Ulysses, Hörspiel in 18 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von James Joyce, aus dem Englischen von Hans Wollschläger. Kapitel 8, Laistrygonen. Ananasbonbons, Zitronenzöpfe, Buttertoffee. Ein zuckerklebriges Mädchen, schubweise Sahnebonbons schaufelnd für einen von den Christian Brothers. Irgendeine Festivität auf der Penne. Schlecht für ihre Bäuchlein. Bonbon- und Konfektlieferant seiner Majestät des Königs. Gott schütze unseren. Hockt auf seinem Thron und lutscht rote Jujubenweiß. Ein finsterer ZVJM-Jüngling, in den warmen, süßen Düften von Graham Lemon auf der Lauer, drückte Mr. Bloom ein Flugblatt in die Hand. Offene Aussprache von Herz zu Herz. Blut, um Gott, ich? Nein, Blut des Lamms. Seine langsamen Füße trugen ihn flusswärts, während er las. Bist du erlöst? Alle werden gewaschen im Blut des Lamms. Gott will Blutopfer. Geburt, Hymen, Märtyrerkrieg, Grundsteinlegung, Opferung, Nierenbrandopfer, Druidenaltäre. Elias kommt. Dr. John Alexander Dowie, Erneuerer der Kirche in Zion, kommt. Er kommt, er kommt, er kommt. Alle herzlich willkommen. Lukratives Spielchen. Tori und Alexander letztes Jahr. Polygamie. Seine Frau wird dem schon noch einen Riegel vorschieben. Wo war doch diese Annonce? Irgendeine Firma in Birmingham. Das leuchtende Kruzifix. Unser Erlöser. Da wacht man mitten in der tiefsten Nacht auf und sieht ihn an der Wand, hängend. Die Idee mit Peppers Geist. Ich nahe zur Rettung Israels. Phosphor. Damit muss es gemacht werden. Wenn man ein Stückchen Kabeljau liegen lässt zum Beispiel. Ich habe das bläuliche Silber sehen können darüber. In der Nacht damals, wie ich noch an den Speiseschrank gegangen bin in der Küche. Kann diese ganzen Gerüche nicht leiden da drin, die bloß drauf warten, herauszuquellen. Was wollte sie damals doch noch? Die Malaga-Trauben. Gedanken an Spanien. Noch bevor Rudy geboren wurde. Das Phosphoreszieren, jenes bläuliche Grünlich. Sehr gut fürs Gehirn. Von der Ecke an Butlers Monument House warf er einen Blick den Bachelor's Walk hinunter. Daedalus Tochter noch immer dort vor Dillons Auktionsräumen. Ist bestimmt gerade dabei, irgendwelchen alten Hausrat zu verhökern. Hab sie sofort erkannt. In den Augen vom Vater. Lungert da rum und wartet auf ihn. Der Haushalt bricht immer auseinander, wenn die Mutter geht. 15 Kinder hat er gehabt. Eine Geburt pro Jahr fast. Das kommt von denen ihrer Theologie. Der Priester gebe der armen Frau sonst die Beichte nicht. Die Absolution. Seid fruchtbar und mehret euch. Hat man wohl so einen Einfall schon gehört? Die fressen einem noch die Haare vom Kopf herunter. Selber keine Familien zu füttern. Leben vom Fett des Landes. Denen ihre Speise- und Vorratskammern. Also das würde ich doch gerne mal sehen, wie die das schwarze Fasten halten würden an Yom Kippur. Kreuzsemmeln. Eine Mahlzeit und kleines Frühstück, dass er bloß nicht umkippt vom Altar. Die Haushälterin von einem dieser Burschen, wenn man die mal ausquetschen könnte. Aber aus so einer quetscht man nie und nimmer was raus. So wenig wie Pfund Schilling Pence aus ihm. Hege und pflege sich lieber selbst. Keine Gäste. Alles für das liebe Ich. Wache noch über seinem Wasser. Brot und Butter sind mitzubringen. Seine Hochwürden. Psst, heißt die Parole. Guter Gott, das Kleid von dem armen Mädchen ist ja bloß noch ein Fetzen. Unterernährt sieht sie ebenfalls aus. Kartoffeln und Margarine, Margarine und Kartoffeln. Die Folgen spüren sie erst später. Probieren geht über. Untergräbt die Konstitution. Als er den Fuß auf die O'Connell Bridge setzte, puffte ein Federball aus Rauch von der Brüstung auf. Brauereischiff mit Exportstout. Brauereischiff, England. Von Seeluft wird sauer. habe ich mal gehört. Wäre doch interessant, mal die Brauerei zu besichtigen eines Tages. Freischein vielleicht durch Hancock. Ist ja glatt eine Welt für sich. Die Porterkufen, wundervoll. Aber da kommen auch Ratten rein. Saufen sich platzvoll, bis sie aussehen wie die Wasserleiche eines Schäferhunds. Stockbesoffen vom Porter. Saufen, bis sie es wieder auskotzen, wie die Christen. Und sowas trinkt man nun. Das muss man sich mal vorstellen. Ratzen, kotzen. Ja, sicher, wenn wir alles wüssten. Niederblickend sah er heftig mit den Flügeln flappende zwischen den öden Kaimauern kreisende Möwen. Raues Wetter da draußen. Wenn ich mich da nun runterstürzte. Reuben Jays Sohn muss ja einen ganz schönen Bauch voll geschluckt haben von der Brühe. 1 Schilling 8 Pence zu viel. Es ist die possierliche Art, wie er rausrückt mit den Sachen. Und eine Geschichte erzählen, das kann er ja. Sie kreisten tiefer. Schau nach Futter. Wart mal. Er warf einen zusammengeknüllten Papierball hinunter zwischen sie. Elias mit 32 Fuß pro Sek. Komm. Fehlanzeige. Der Ball hüpfte unbeachtet auf den Kielwasserwellen, trieb unter die Brücke, an den Pfeilern vorbei. Gar nicht so dumm, die Viecher. Auch damals, wie ich den altbackenen Kuchen rauswarf, auf der Aaron's King, den pickten sie dann noch 50 Yards Achtern im Kielwasser auf. Gewitztes Völkchen, lebt von seiner Schleue. Sie kreisten, flappten die Flügel. Die Möwe, hungerschwer, streicht übers trübe Meer. Das ist die Art, wie Dichter schreiben, die ähnlichen Klänge. Aber Shakespeare hat ja keine Reime. Blankvers. Der Fluss der Sprache, das macht's. Die Gedanken, feierlich. Hamlet, ich bin deines Vaters Geist. Verdammt auf eine Zeit lang hier zu wandern. Äpfel! 2 Äpfel, 1 Penny! 2 für 1 Penny! Sein Blick strich über die geblankten Äpfel, die in Reihen auf dem Stand der Alten lagen. Australische müssen das sein um diese Jahreszeit. Glänzende Schalen. Poliert sie mit einem Lappen oder einem Taschentuch. Wart mal, armen Vögel. Er blieb erneut stehen und kaufte von der alten Apfelfrau 2 Banbury-Kuchen für 1 Penny, brach den Mürbenteig und warf die Brocken in die Liffey. Also hat man sowas gesehen? Die Möwen stießen lautlos aus ihren Höhen nieder, 2 erst, dann alle, und fielen über die Beute her. Futsch, bis auf das letzte Bröckchen. Sie kreisten, mit schwachem Flügelflappen. Aber ich werf nichts mehr runter. 1 Penny ist denn doch genug. Und was ich für Dank ernte? Unwahrscheinlich. Nicht mal ein Krächzen. Und die Maul- und Klauenseuche verbreiten sie auch noch. Wenn man einen Puter zum Beispiel mit Kastanienmehl nudelt, dann schmeckt er danach. Isst man Schwein? Isst man Schwein. Aber wieso sind dann Salzwasserfische nicht salzig? Wie kommt das nun wieder? Seine Augen suchten Antwort auf dem Fluss und erblickten ein Ruderboot, das faul vor Anker seinen bepflasterten Bord auf der sirupigen Dünung schaukeln ließ. Kinos 11 Schilling Hosen. Guter Einfall das. Möchte wohl wissen, ob er der Stadtverwaltung dafür Miete zahlt. Wie kann man denn Wasser wirklich besitzen? Es strömt und fließt doch unaufhaltsam dahin. Niemals dasselbe, was uns der Strom des Lebens bringt. Weil das Leben ein Strom ist. Für Annoncen sind alle möglichen Stellen gut. Dieser Quacksalber, der Tripperdoktor, der klebte doch praktisch in sämtlichen Pissoirs. Jetzt sieht man ihn nirgendwo mehr. Strengste Diskretion, Dr. High Franks. Hat ihn keinen roten Heller gekostet. Wie Mangini, der Tanzlehrer. Selbstreklame. Kriegte sich einfach ein paar Kerls ran, die sie ihm hinklebten. Oder klebte sie selber hin, klammheimlich, leise weinend, wenn er mal rasch drin verschwand, um sich den Stall aufzuknöpfen. Nachtschwärmer ist auch genau der richtige Platz dafür. Plakat ankleben verboten. Post no bills. Ganz schön gerissen. Billig, pillig. Post 110 pills. Irgendein Kerl, den der Parterre-Schnupfen brennt. Wenn er... Oh, was? Nein. Nein, nein, nein, das glaube ich nicht. Dann würde er doch bestimmt nicht... Nein, nein. Mr. Bloom hob den beunruhigten Blick und ging weiter. Nicht mehr drüber nachdenken. Nach eins schon. Der Zeitball auf dem Ballast Office ist unten. Dann Sinkzeit. Ein faszinierendes Büchlein ist das. Von Sir Robert Ball. Parallaxe. Genau habe ich das ja nie verstanden. Da geht ein Priester, könnte ihn fragen. Par, das ist griechisch. Parallele. Parallaxe. Mit ihm zig Hosen nannte sie's, bis ich ihr von der Seelenwanderung erzählt hab dann. Ach du dickes Ei. Ach du dickes Ei. Mr. Bloom lächelte sein dickes Ei zu zwei Fenstern des Ballast Office hinauf. Im Grunde hat sie ja durchaus recht. Bloß dicke Worte für ganz gewöhnliche Sachen. Des Klanges wegen. Eigentlich geistreich ist sie ja nicht. Kann sogar auch ziemlich ordinär sein. Platzt mit Sachen raus, wo ich mir meinen Teil höchstens denke. Trotzdem, ich weiß nicht. Sie sagte zum Beispiel immer, Ben Dollard wäre eine Bassbaritone. Nun hat er ja Beine wie Fässer. Und man könnte tatsächlich meinen, er sänge in eine Tonne. Nun also, ist das etwa nicht geistreich? Sonst wurde er immer Big Ben genannt. Nicht halb so witzig wie Bassbaritone. Appetit wie ein Albatros. Vertilgt glatt die beiden ungeteilten Lendenstücke eines Rinds. Fassungsvermögen wie ein Barrashengst. Und das erstklassige Bassbier, was er an der Bar so verstaut, direkt unwahrscheinlich. Fass, Bass, Bass, Bariton. Na, ist doch alles drin. Er überquerte die Westmoreland Street. Rover, die Fahrradhandlung. Diese Rennen, die sind überhaupt doch heute. Wie lange ist's her eigentlich? Das Jahr, wo Phil Gilligan starb. Wir wohnten in der Lombard Street West. Warte mal, da war ich bei Tom. Den Job bei Wisdom Healy, den habe ich in dem Jahr gekriegt, wo wir heirateten. 6 Jahre. Vor 10 Jahren, 94 starb er, ja. Das stimmt, das große Feuer bei Arnett. Val Dillon war Oberbürgermeister damals. Millie war noch ein ganz junges Ding. Molly hatte das elefantengraue Kleid an, mit dem geflochtenen Schnurbesatz. Herrengeschneidert, mit Stoffknöpfen. Sie mochte es gar nicht, weil ich mir den Knöchel verstauchte am ersten Tag, wo sie es trug. Am Chorpicknick, auf dem Sugarloaf. Als wenn das was damit... Dem alten Goodwin sein Zylinder war mit irgendeinem klebrigen Zeug aufgemöbelt worden. Dadurch hatten die Fliegen ebenfalls ihr Picknick. So ein Kleid wie das hat sie nie wieder auf dem Leib gehabt. Saß ihr wie angegossen, Schulter und Hüften. Fing damals grad an, so richtig alles auszufüllen. Kaninchenpastete hatten wir an dem Tag. Die Leute guckten sich um nach ihr. Glücklich. Glücklicher damals. Schnuckliges Zimmerchen war das mit der roten Tapete. Von Dockrell. 1,9 das Dutzend. Millis Badeabend. Amerikanische Seife hatte ich gekauft. Holunderblüte. Richtig kosig, wie ihr Badewasser duftete. Und putzig sah sie aus, so von oben bis unten eingeseift. Schön gebaut auch. Jetzt bei der Fotografie. Das ist der Gerotopien-Atelier des armen Papa, von dem er mir immer erzählt hat. Vererbter Geschmack. Er ging am Bordstein entlang. Strom des Lebens. Wie hieß doch gleich dieser priesterisch aussehende Bursche, der immer reinschielte, wenn er vorbeikam? Schwache Augen. Frau. Hat sich dann bei Citron eingemietet. St. Kevin's Parade. Penn und irgendwas weiter. Penn Dennis? Also mein Gedächtnis wird allmählich auch. Penn. Natürlich, ist ja Jahre her. Der Trambahnkrach vermutlich. Naja, wenn ihm nicht mal der Name von dem Setzer einfiel, dem für Neuestes vom Tage, wo er ihn doch tagtäglich sieht. Bartle Darcy war der Tenor. Kam gerade groß raus damals. Brachte sie heim nach der Übelstunde. Eingebildeter Schnösel in seinem gewichsten Schnurrbart. Hat ihr das Lied geschenkt dann. Winde, die von Süden wehen. Windiger Abend war das, wie ich sie abholte. War grad die Logenversammlung wegen der Lotterielose nach Goodwins Konzert im Festsaal oder Eichensaal vom Menschenhaus. Er und ich am Schluss. Ein Notenblatt ihrer Musik flog mir aus der Hand und gegen den Gitterzaun des Gymnasiums. Ein Glück bloß, dass es nicht. Sowas verdirbt ihr die Wirkung des ganzen Abends. Sie hatte sich bei Professor Goodwin untergehakt, ging mit ihm voraus. War schon reichlich wackelig auf den Beinen, der arme alte Narr. Seine Abschiedskonzerte. Endgültig letzter Auftritt auf einer Bühne. Vielleicht für einen Monat. Vielleicht gar für nimmer. Ach ja, und wie sie in den Wind lachte dann. Den Sturmkragen hoch. Ecke Harcourt Road, die Böder, weißt du noch? Pfuh, riss ihr sämtliche Röcke hoch. Und ihr Boa-Halspelz hat den alten Goodwin fast stranguliert. Sie kriegte richtig Röte in dem Wind. Weiß noch, wie wir dann heimkamen. Ich schürte das Feuer und brutzelte ihr die Hammelfleischstücke zum Abendbrot. Mit der Chutney-Soße, die sie so mochte. Und der gewürzte Grog dann. Konnte sie im Schlafzimmer sehen vom Herd aus, wie sie sich das Blankscheid ihres Korsetts aufhakte. Weiß. Ein Knistern und weiches Klatschen machte ihr Korsett auf dem Bett. Immer warm von ihr. Machte sich immer gern frei. Saß dann noch bis fast 2 Uhr, nahm die Haarnadeln raus. Millie zusammengekuschelt im Bettchen. Glücklich. Glücklich. Das war die Nacht. Oh, Mr. Bloom. Wie geht es Ihnen denn? Oh, und selbst, Mrs. Breen? Ja, man nützt ja nicht. Was macht denn Molly so? Hab sie seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen. Der geht's blendend, sagte Mr. Bloom fröhlich. Millie hat eine Stellung unten in Mallinga, wissen Sie? Was Sie nicht sagen, das ist ja großartig für Sie. Ja, bei einem Fotografen. Legt sich ganz schön ins Zeug, die Kleine. Wie geht's denn den Iren so? Die geben dem Bäcker alle schön zu verdienen, sagte Mrs. Breen. Wie viele hat sie eigentlich? Kein neues in Sicht. Sie sind ja in Schwarz. Sie haben doch nicht... Nein, ich komme nur gerade von einer Beerdigung. Jetzt werde ich den ganzen Tag ausgefragt, bis aufs Hemd, siehst schon. Wer ist denn gestorben und wann und woran? Immer dieselbe Leier. Wie eine Platte mit einem Kratzer. Ach du meine Güte, hoffentlich war es kein naher Verwandter. Könnte mir ebenso gut auch ihre Sympathie erwerben. Dignam, ein alter Freund von mir. Er starb ganz plötzlich. Der arme Kerl war herzleidend, glaube ich. Die Beerdigung war heute früh. Heut noch magst du dich erlaben. Morgen fressen dich die Raben. Didel-didel-dum-dum, didel-didel-dei. Traurig, die alten Freunde zu verlieren, sagten Mrs. Breens Frauenaugen melancholisch. Also das reicht jetzt davon. Ganz sachte, ihr Mann. Und ihr Herr und Gebieter? Mrs. Breen richtete die beiden großen Augen gen Himmel. Die hat sie jedenfalls nicht verloren. Oh, reden Sie nicht von dem, sagte sie. Sogar die Klapperschlangen grausen sich vor ihm. Jetzt hockt er drinnen über seinen Gesetzesbüchern und sucht nach dem Verleumdungsparagraphen. Ich krieg glatt Sodbrennen, wenn ich bloß an ihn denke. Warten Sie, ich zeig Ihnen was. Heißer Mock-Turtle-Dampf und der Dunst frisch gebackener Marmeladenpuffer drang bei Harrison nach draußen. Der schwere Mittagsruch kitzelte Mr. Bloom in der Kehle. Müssen gutes Backwerk machen. Butter, bestes Kernmehl, Demerara-Zucker. Sonst würde man's beim heißen Tee sofort schmecken. Oder kommt das von ihr? Ein barfüßiger Straßenjunge stand über dem Gitterrost, die Düfte einsaugend. Töten den nagenden Hunger ab auf die Art. Macht das nun Lust oder Qualen? Billiger Mittagstisch. Messer und Gabel mit Ketten befestigt am Tisch. Macht ihre Handtasche auf. Abgerautes Leder. Die Hutnadel. Die Dinger sollten eigentlich einen Schutz an der Spitze haben. Stechen einem in der Trambahn glatt ins Auge damit. Dieses Rumgekrame. Offen. Geld. Bedienen Sie sich. Aber wenn Sie auch nur einen Sixpence verlieren, ist der Teufel los. Dann gibt's Krach, Aubacke. Mann schimpft. Wo sind die 10 Schilling, die ich dir Montag gegeben habe? Fütterst du etwa die Familie deines kleinen Bruders mit durch? Verschmutztes Taschentuch. Ein Medizinfläschchen. Fiel da nicht eine Pastille? Was ist sie etwa? Es muss gerade Neumond gewesen sein, sagte sie. Dann ist es immer besonders schlimm mit ihm. Wissen Sie, was er gestern Nacht gemacht hat? Ihre Hand hörte auf zu kramen. Ihre Augen richteten sich starr auf ihn, wie von Panik geweitet, doch lächelnd. Was denn? Lass sie nur reden. Sieh ihr gerade in die Augen. Ich glaube Ihnen. Vertrauen Sie mir. Hat mich mitten in der Nacht aufgeweckt, sagte sie. Er hatte geträumt. Einen Albtraum. Gestörte Verdau. Sagte, Peak Ass käme die Treppe herauf. Nein, wirklich? Peak Ass? Sie nahm eine gefaltete Postkarte aus ihrer Handtasche. Ja, lesen Sie das hier. Er hat's heute Morgen gekriegt. Was ist denn das? Fragte Mr. Bloom, die Karte nehmend. U.P. Juppie. Ab, sagte sie. Irgendwer will ihn auf die Palme bringen. Ist doch wirklich ein starkes Stück, egal wer es getan hat. Wahrhaftig, sagte Mr. Bloom. Sie nahm die Karte wieder an sich und seufzte. Und jetzt ist er unterwegs zu Mr. Mentons Büro. Will eine Klage einreichen auf 10.000 Pfund, sagt er. Sie faltete die Karte wieder in ihre schlumpige Tasche zurück und ließ die Schließe zuschnappen. Dasselbe blaue Serge-Kleid hatte sie schon vor 2 Jahren. Mit dem ausbleichenden Flor. Hat seine besten Tage längst hinter sich. Dünner Haarwisch über ihren Ohren. Und diese schlampige Tock. 3 alte Weintrauben dran, damit's nicht gar zu dürftig aussieht. Schäbige Eleganz. Dabei hat sie sich immer schick gekleidet früher. Falten um den Mund. Bloß 1 Jahr oder so älter als Molly. Dieser Blick, den die Frau ihr zuwarf eben im Vorbeigehen. Grausam. Das unschöne Geschlecht. Er sah sie immer noch an. Seine Unzufriedenheit zurückhaltend hinter seinem Blick. Scharfe Mocktörtel, Ochsenschwanz, malliger Tony. Ich hab allmählich auch Hunger. Flocken von Backwerk auf dem Zwickel ihres Kleids. Auf ihrer Backe ein Schmier von Puderzucker. Rhabarbertorte mit reichlicher Füllung. Reiches Fruchtinneres. Josie Powell von einst. Bei Luke Doyle früher mal, lange her schon. Dolphins Bahn, die Charaden. U.P. Ab. Themawechsel. Sehen Sie eigentlich Mrs. Beaufoy noch manchmal? Mina Purefoy. Philip Beaufoy, an den habe ich gedacht. Playgoers Club. Matchen denkt noch oft an den Meisterstreich. Habe ich eigentlich die Strippe gezogen? Ja. Der letzte Akt. Ja. Ich habe gerade reingeschaut auf dem Heimweg, ob sie es gut überstanden hat. Sie liegt auf der Entbindungsstation in der Hollis Street. Dr. Horn hat sie eingewiesen. Ist schon 3 Tage überfällig jetzt. Oh, das tut mir aber leid. Ja. Und zu Hause einen ganzen Stall voll Kinder. Eine sehr schwere Geburt, hat die Schwester mir gesagt. Oh, sagte Mr. Bloom. Sein schwerer, bemitleidender Blick sog ihre Nachricht auf. Seine Zunge plapperte Teilnahme. Z, z, z. Das tut mir aber wirklich leid, das arme Ding. 3 Tage schon. Das muss ja schrecklich für Sie sein. Mhm. Dienstag fing es schon an. Mr. Bloom berührte leicht ihren Musikantenknochen und warnte sie, geben Sie Acht. Lassen Sie den Mann da vorbei. Eine knochige Gestalt kam vom Fluss her am Bordstein entlang geschritten. Mit entrücktem Blick durch einen schweren, an einer Schnur befestigten Kneifer ins Sonnenlicht starrend. Knapp wie eine Perücke umgriff ein winziger Hut seinen Kopf. An seinem Arm baumelten ein gefalteter Staubmantel, ein Stock und ein Regenschirm zu seinem Schritt. Also sehen Sie sich den da an. Er geht immer außen um die Laternenpfähle. Sehen Sie nur. Was ist denn das, wenn man fragen darf? Hat der eine Meise? Er heißt Cashel Boyle O'Connor Fitzmaurice Tistel Farrell. Sehen Sie. Er hat doch einen Schlag weg. Denn es wird auch noch mal so werden eines Tages. Sie brach plötzlich ab. Da ist er ja, sagte sie. Ich muss hinter ihm her. Auf Wiedersehen. Grüßen Sie mir Molly von mir, ja? Ja, gern. Er sah ihr nach, wie sie sich durch die Passanten auf die Schaufenster zuschlängelte. Dennis Breen kam im mickrigen Gehrock und blauen Segeltuchschuhen bei Harrison herausgeschlurft, 2 schwere Folianten an die Rippen pressend. Wie vom Himmel gefallen und ganz wie in früheren Zeiten. Er ließ sich von ihr einholen, ohne jede Überraschung, und stieß ihr den mattgrauen Bart entgegen mit lose wackelnder Kinnlade, als er mit ernster Miene sprach. Total Meschugge, bei dem piept's ja. Mr. Bloom ging gemächlich weiter, vor sich im Sonnenlicht die knappe Perücke, den baumelnden Stock, Schirm, Staubmantel. Nun guck dir das an. Läuft er doch schon wieder außenrum. Auch so eine Art, in der Welt voranzukommen. Und der andere alte, darsüchtige Verrückte in den Klamotten da, mit dem muss ich's ja wirklich schwer haben. U.P. ab. Also darauf leiste ich einen Eid, dass Alf Bergen das war oder Richie Goulding. Haben's im Scotch-Haus geschrieben, aus reinem Jux, da gehe ich jede Wette ein. unterwegs jetzt zu Mantons Büro. Seine Austernaugen, wie sie die Postkarte anstarren, muss ein Bild für die Götter sein. Arme Mrs. Purefoy. Der Mann ist Methodist. Wahnsinn, doch mit Methode. Safrankuchen und Milch und Soda als Lunch in der Educational Diary. Isst mit der Stoppuhr 32 Kaubewegungen in der Minute. Aber die Koteletten in seinem Hammelgesicht sind gewachsen. Immerhin soll er gute Beziehungen haben. Theodors Vetter im Dublin Castle. In jeder Familie einen Renommierverwandten. Und für sie jedes Jahr die gleiche Kapitalanlage als Geschenk. Hab ihn draußen bei den Three Jolly Topers gesehen. Da marschierte er barhaupt dahin. Und sein ältester Junge trug ein weiteres kleines in einem Marktnetz. Diese Schreihälse. Armes Ding. Und dann noch Jahr für Jahr die Brust geben müssen. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Wie selbstsüchtig diese Antialkoholiker doch sind. Missgünstiger Geselle. Mir bloß ein Klümpchen Zucker in den Tee, wenn ich bitten darf. Lunchpause. Für einen Sixpenny by Row? Er stand an der Kreuzung Fleet Street. Muss die Annonce in der Nationalbibliothek noch nachsehen. In Burton kostet's 8 Pence. Besser. Liegt auch am Weg. Er ging weiter, vorbei an Boltons Westmoreland House. Tee, Tee, Tee. Jetzt habe ich doch vergessen, Tom Kernan anzuhauen. Das muss man sich mal vorstellen. 3 Tage stöhnt auf einem Bett. Ein essiggetränktes Taschentuch auf der Stirn, der Bauch prall geschwollen. Puh, einfach furchtbar. Kopf des Kindes zu groß. Zange, zusammengekrümmt in ihrem Innern, versucht sich blind nach draußen zu stoßen, tastet nach dem Ausgang. Umbringen würde mich das. Molly hat Glück gehabt, hat's glatt geschafft. Da sollten sie wirklich mal was erfinden, dass das ein Ende nimmt. Diese ewigen Wehen, lebenslänglich mit Zwangsarbeit. Die Idee mit dem Dämmerschlaf. Bei Königin Victoria hat man das gemacht. 9 hatte die. Gute Legehenne. Ein altes Weib, das lebt in einem Schuh, es hatte so viele Kinder. Also ich nehme ja stark an, dass er schwindsüchtig war. Wird höchste Zeit, dass sich da mal jemand Gedanken drüber macht. Anstatt vom »Wie ging doch das Zeug vom sinnenden Busen des Silberschimmers« zu faseln. Alberner Kram. Bloß Futter für Narren. Dabei könnte man ganz leicht große Anstalten dafür schaffen. Die ganze Geschichte absolut schmerzlos. Und von all den Steuern könnte jedes Kind, was geboren wird, 5 Pfund kriegen. Mit Zinseszins bis zum 21. Lebensjahr. 5%, das macht 100 Schilling und 5. So was Umständliches, diese Pfundrechnerei. Multipliziert mit 20, Dezimalsystem. Also das würde die Leute doch sehr ermuntern, was auf die hohe Kante zu legen. Man spart da tatsächlich 110 und ein bisschen. Und das 21 Jahre lang. Also das muss ich mal genau auf Papier ausrechnen. Gibt ein hübsches Sümmchen, viel mehr als man so glaubt. Bei Totgeburten natürlich nicht. Die werden ja auch nicht mal registriert. Verlorene Liebesmüh. Komisch sieht das aus, wenn so 2 von ihnen zusammen sind, die Bäuche rausgestreckt. Molly und Mrs. Meusel, Mütter treffen. Die Schwindsucht bleibt stehen während der Zeit, kommt aber anschließend wieder. Wie flach die dann hinterher plötzlich aussehen. Ganz friedfertige Augen, als wäre ihnen ein Stein vom Herzen. Die alte Miss Thornton, das war eine lustige alte Seele. Alle meine Babys, sagte sie. Den Löffel voll Brei in den Mund, bevor sie die kleinen Würmer fütterte. Ah, das ist aber nimm, nimm, nimm. Hat sich die Hand zerquetscht beim alten Tom Wall, seinem Sohn. Seine erste Verbeugung vor dem Publikum. Einen Kopf hatte der, wie ein Preiskürbis. Der verdrießliche Dr. Murren. Die Leute klingeln sie aber auch Tag und Nacht heraus. Um Gottes Willen, Herr Doktor, meine Frau, die Wehen sind da. Dann lassen sie aber monatelang aufs Honorar warten. Für ärztliche Bemühungen bei ihrer Gattin. Keine Dankbarkeit in dem Volk. Sind menschenfreundliche Leute, die Ärzte. Die meisten wenigstens. Er ging unter Tommy Moores spitzbübischem Finger her über die Straße. Ganz richtig, dass sie ihn da über einem Pissoir angebracht haben. Treffpunkt der Wasser. Eigentlich sollte es sowas auch für Frauen geben. Die laufen dafür in Konditoreien. Schnell meinen Hut richten. There's not in this wide world a valley. großartiges Lied das. Von Julia Morgan. Hat ihre Stimme bis ganz zuletzt behalten. Schülerin von Michael Bell, war sie das nicht? Eine schwere Wolke verdeckte langsam die Sonne, verschattete die verdrießliche Front des Trinity. Straßenbahnen fuhren aneinander vorbei, einlaufend, auslaufend, klirrend. Nutzlose Worte. Geht sowieso alles weiter wie eh und je. Tag um Tag. Polizeitrupps marschieren hinaus, zurück. Straßenbahnen herein, hinaus. Die beiden Verrückten, wie die da herumlungern. Dignam ist weggeschafft worden. Mina purefoy mit geschwollenem Bauch auf einem Bett. Stöhnend, wartend, dass man ihr endlich ein Kind rauszieht. Jede Sekunde wird irgendwo eins geboren. Und jemand anders stirbt dafür jede Sekunde. Seit ich die Vögel gefüttert habe, 5 Minuten. 300 haben ins Gras gebissen seither. Und andere 300 wurden geboren, waschen das Blut ab. Alle werden gewaschen im Blut des Lamms. Brüllen, Ma! Städteweise sterben sie hin. Städteweise kommen sie neu und sterben ebenfalls wieder hin. Weitere kommen an, gehen ab. Häuser, reihenweiß Häuser, Straßen, Meilen von Pflaster, gestapelte Ziegel, Steine. Von einer Hand in die andere. Jetzt gehört's dem, dann jenem. Der Hauswirt stirbt nie, sagt man. Ein anderer tritt in seine Schuhe, wenn er selber seine Kündigung kriegt. Sie kaufen den Platz mit Gold. Und doch haben sie immer noch alles Gold. Da steckt doch irgendwo ein Schwindel drin. In Städten aufgehäuft und wieder abgetragen, Zeitalter um Zeitalter. Pyramiden im Sand, gebaut auf Brot und Zwiebeln. Sklaven. Die chinesische Mauer, Babylon, nur noch große Steine übrig, Rundtürme. Der Rest ist Bruch, wuchernde Vorstädte, minderwertig gebaut, Curvens Eintagshäuser aus Schlacke gebaut, Obdach für die Nacht. Niemand isst etwas. Das ist jetzt die allerschlimmste Stunde am Tag. Vitalität. Dumpf, düster, hasse diese Stunde. Fühl mich, als wäre ich verschlungen worden und wieder ausgespien. Haus des Provost, Hochwürden Dr. Sermon, Konservensalm. Sieht auch richtig eingeweckt aus da. Möchte nicht drin wohnen, und wenn ich's bezahlt kriegte. Hoffentlich gibt's Leber und Speck heute. Die Natur hat einen Horror vom Vakuum. Die Sonne befreite sich langsam wieder und entzündete Schimmer von Licht auf den Silberwaren in Walter Saxons Schaufenster, dem gegenüber John Howard Parnell vorbeiging, ohne jemand zu sehen. An der Ecke Nassau Street ging er über die Straße und blieb vor dem Schaufenster von Yeats und Sohn stehen, um die Preise der Feldstecher zu studieren. Oder soll ich auf einen Sprung bei Harris rein und ein bisschen mit dem jungen Sinclair schwatzen? Er blickte sich um, zwischen den Markisen stehend, und streckte dann die rechte Hand auf Armeslänge gegen die Sonne aus. Das hab ich immer schon mal probieren wollen. Ja, vollständig. Die Spitze seines kleinen Fingers löschte die Sonnenscheibe aus. Wo die Strahlen sich kreuzen, das muss der Brennpunkt sein. Wenn ich eine schwarze Brille hätte jetzt. Interessant. Was wurde nicht alles über diese Sonnenflecken geredet? Wie wir noch in der Lombard Street West wohnten. Entsetzliche Explosionen sind das. Es gibt noch eine totale Sonnenfinsternis dieses Jahr. Irgendwann im Herbst. Also wo ich jetzt daran denke, dieser Ball fällt doch nach Greenwich-Zeit. Kommt daher, dass die Uhr von Dunsink aus betrieben wird. Über einen elektrischen Draht. Da muss ich auch mal raus. An irgendeinem ersten Samstag im Monat. Wenn ich eine Empfehlung an Professor Joly kriegen könnte. Oder was über seine Familie rausfinden. Das würde schon reichen. Für Komplimente ist der Mensch immer empfänglich. Schmeichelei, wo am wenigsten erwartet. Adliger, stolz darauf, von irgendeiner Königsmätresse abzustammen. Seine Ahnfrau. Nur immer schön dick auftragen. Mit dem Hute in der Hand kommt man durch das ganze Land. Bloß nicht gleich rausplatzen mit dem, wovon man weiß, dass man es eigentlich nicht. was eine Parallaxe ist. Zeigen Sie dem Herrn da die Tür. Ach. Seine Hand sank wieder an seine Seite. Nie weiß man was darüber. Zeitvergeudung. Gasbälle, die sich umeinander drehen, einander kreuzen, aneinander vorbeiwirbeln. Immer dieselbe alte Leier. Gas erst, dann fest, dann Welt, dann kalt. Dann tote Schale, die herumtreibt. Gefrorenes Klümpchen, wie jener Ananasbonbon. Der Mond. Muss grad Neumond gewesen sein, hat sie gesagt. Glaub ich auch. Er schritt weiter an La Maison Claire vorbei. Warte mal. Vollmond war doch an dem Abend, wo wir... Sonntag vor 14 Tagen war das, genau. Dann ist jetzt Neumond. Sind unten an der Tolka spazieren gegangen. Nicht schlecht für einen Fairview-Mond. Sie summte. Der junge Meier in Mond, er schimmert, mein Lieb. Er an ihrer anderen Seite. Ellbogen, Arm, er. Glühwürmchens Leempelein, es flimmert, mein Lieb. Berühren, Finger. Fragen, Antwort, ja. Halt, halt. Wenn es war, dann war es. Musste. Mr. Bloom ging hastig atmend mit langsamerem Schritt am Adam Court vorüber. Mit gelassener Erleichterung nahmen seine Augen Notiz. Das ist eine Straße hier mitten am Tag. Bob Torrens Flaschenschultern. Auf seiner jährlichen Sauftour, hat McCoy gesagt. Die trinken bloß, um irgendwas zu reden oder zu tun oder Cherchez la femme. Hauen mächtig einen drauf in der Coombe mit ihren Kumpels und Straßenhuren. Und den Rest des Jahres dann nüchtern wie ein Richter. Ja, habe ich mir's doch gedacht. Schleicht ins Empire. Weg. Einfaches Soda würde dem gut tun. Wo Pat Kinsella sein Harp Theater hatte, bevor Whitebread das Queens in Betrieb nahm. Ein Prachtskerl. Dion Boucicauts Masche mit seinem Vollmondgesicht im Kiepenhut. Drei kecke Mädels von der Schule, also wie doch die Zeit vergeht, was? Zeigte lange rote Hosen unter seinen Röcken. Trinker, trinkend, lachten prustend, ihr Getränk gegen ihren Atem. Mehr Zunder, Pat! Gemeines Rot. Spaß für Besoffene, brüllendes Gelächter und Rauch. Nimm mal den weißen Hut ab! Seine halb gekochten Augen. Wo mag er jetzt wohl stecken? Als Bettler irgendwo. Die Harf, die einst uns hungern ließ. Aber damals war ich glücklicher. Oder war das ich? Oder bin ich jetzt ich? 28 war ich, sie 23. Wie wir aus der Lombard Street West zogen, hatte sich schon was geändert. Hatte nie mehr richtig Spaß dran, nach Rudy. Man kann die Zeit nicht zurückbringen. So wenig wie Wasser halten in der Hand. Würdest du denn gern noch wieder zurück? Noch einmal anfangen damals? Würdest du? Bist du nicht glücklich bei dir zu Hause, du armer kleiner böser Junge? Will Knöpfe für mich annähen. Ich muss antworten. Schreib ihr in der Bibliothek. Die Grafton Street. Fröhlich mit ihren festgezurrten Markisen lockte seine Sinne. Musselindrucke, Seide, Damen und Witwen von Stand, Klirren von Pferdegeschirren, matt klingender Hufschlag auf dem bratenden Fahrdamm. Dicke Füße hat die Frau da in den weißen Strümpfen. Hoffentlich versaute ihr ordentlich der Regen. Bauerntrampel vom Lande. Die ganzen dickhaxigen Trien kamen rein. Macht einer Frau immer plumpe Füße. Molly wirkt auch schon ein bisschen wie aus den Fugen. Er ging, trödelnd, an den Fenstern von Brown Thomas, Seidenhändler vorüber. Kaskaden von Bändern, helle Stimmen, sonnenwarme Seide, klirrendes Geschirr. Alles für eine Frau, Heim und Häuser, Seidengewebe, Silber, reiche Früchte, würzig aus Jaffa. Agendat Netaim, Reichtum der Welt. Eine warme, menschliche Schwere senkte sich nieder auf sein Hirn. Sein Hirn gab sich hin. Parfüm von Umarmung fiel ihn allseits an. Mit ausgehungertem Fleisch dunkel flehte er stumm darum, Anbeter sein zu dürfen. Duke Street, da sind wir ja schon. Muss was essen. Das Burton. Fühl mich besser dann. Er bog um die Combridge-Ecke. Immer noch im Bann. klirrender Hufschlag. Parfümierte Körper, warm, füllig. Alle küssten sich, gaben sich hin. In tiefen Sommerfeldern, wirren niedergedrücktem Gras, in triefenden Mietshäuserfluren, auf Sofas, knarrenden Betten. Jack, Liebster, kleiner Schatz. Küss mich, Reggie! Lieber Junge, Liebster. Liebster! Mit klopfendem Herzen stieß er die Tür zu Burtons Restaurant auf. Ich möchte nur einen großen Stout. Gestank packte seinen fliegenden Atem. Scharfer Fleischsaft, Gemüsebrühe. Zwei Stout hier. Toast mit Kartoffelbrei. Sieh dir das an. Fütterung der Raubtiere. Männer, Männer, Männer. Hochhockend auf hohen Hockern an der Bar, die Hüte zurückgeschoben, an den Tischen nach Brot rufend, mehr Brot, das es gratis gab, saufend voll Gier, schlagweise den Drecksfraß verschlingend, mit quellenden Augen benäste Schnurrbärte wischend. Roastbeef mit Kappes, einmal Stu. Männergerüche. Es würgte ihm die Gurgel. Bespucktes Sägemehl, süßlicher, flaulauer Zigarettenrauch, Tabakmief, verschüttetes Bier. Bierige Männerpisse, eine schale Gestank von Gärung. Kein Bissen brächte ich hier runter. Der Kerl da wetzt Messer und Gabel, um alles vor sich zu vertilgen. Der alte Knabe dort prokelt sich in den Zahnstummeln rum. Leichtes Hochwürgen, voll, wiederkäuen, vorher und nachher. Nach den Mahlzeiten Händchen falten. Das sieht sich doch einer mal an da, wie gemalt. Und da futtert den Stewsaft weg mit Stipprockenbrot. Leck's doch vom Teller, Mensch. Bloß hier raus. Er blickte in die Runde der Esser auf den Hockern und an den Tischen und zog die Nasenflügel zusammen. Zwei Stout. Hier. Einmal Kornet mit Kappes. Der Kerl da rammt sich ein Messer voll Kohle in den Rachen, als hinge sein Leben ab davon. Mensch, hat der einen Schlag. Ich krieg schon das Gruseln, wenn ich das bloß sehe. Wäre jedenfalls sicherer, wenn er mit den Fingern esse. Reiß es doch wenigstens auseinander vorher. Aber nein, ist ihm schon zur zweiten Natur geworden so. Geboren mit einem Silbermesser im Mund. Ganz witzig, finde ich. Oder nein, Silber heißt reich geboren. Geboren mit einem Messer. Aber dann ist die Anspielung futsch. Ein schlecht beschürzter Servierer sammelte klebrige, klappernde Teller ein. Rock, der Büttel, der an der Bar stand, blies die schaumige Krone von seinem Deckelkrug. Ganz schön bei Puste. Es spritzte gelb neben seinen Stiefeln nieder. Ein Esser, Messer und Gabel senkrecht in den Fäusten, die Ellbogen auf dem Tisch bereit, zum zweiten Mal nachzufassen, starrte nach dem Speiseaufzug hinüber, weg über sein schmieriges Viereck Zeitung. Ein anderer Bursche sagte irgendwas zu ihm mit vollem Mund. Seelenverwandter Zuhörer. Tischgespräch. Ich habe am Mampfnach an der Ulster Bamp geprompfen. Hä? Hast du? Tatsächlich? Mr. Bloom hob zweifelnd zwei Finger an die Lippen. Seine Augen sagten, nicht hier. Seh ihn nicht. Los raus, ich hasse dreckige Esser. Er retirierte zur Tür. Nimm lieber im Davy Burner einen Happen zu mir. Bloß um was in den Magen zu kriegen, dass ich auf den Beinen bleibe. Gutes Frühstück habe ich ja gehabt. Bloß mit Kartoffelbrei. Ja? Jeder immer nur für sich selbst, ums Verrecken. Rülpsen, Grapschen, Rülpsen. Grober Fresskram. Ich möchte nur ein großes Stout. Er trat hinaus in reinere Luft und wandte sich zurück zur Grafton Street. Fressen oder gefressen werden. Töten, töten. Nehme an, in ein paar Jahren gibt's Gemeindeküchen, vielleicht. Alles trabt hin, um sich die Suppennäpfe und Henkelmänner vollschwappen zu lassen. Schlingen den Inhalt schon auf der Straße runter. Man reibt die Mikroben mit dem Taschentuch ab. Und der Nächste reibt mit seinem ein neues Rudel drauf. Pater O'Flynn würde die alle ganz schön auf Vordermann bringen. Krawall gibt's ja sowieso. Jeder denkt bloß ans eigene, liebe ich. Die Kinder balgen sich, wer den Topf auskratzen darf. Brauchten einen Suppenkessel, so groß wie der Phoenixpark. Die Speckseiten und Hinterviertel werden herausharponiert. Hass auf alle Leute um einen herum. City Arms Hotel. Table d'hôte hat sie das genannt. Suppe, Braten und Nachspeise. Man weiß doch nie, wessen Gedanken man wiederkäut. Aber wer würde den Abwasch machen, die ganzen Teller und Gabeln? Vielleicht geht ja die gesamte Ernährung bloß noch mit Tabletten um die Zeit. Zähne werden schlechter und schlechter. Schließlich und endlich ist ja doch was dran an dem vegetarischen Zeug. Eine Menge feiner Geschmack von so Sachen aus der Erde. Knoblauch zum Beispiel, der stinkt natürlich wie italienische Drehorgler. Knusprige Zwiebeln, Champignons, Trüffeln. Die Qual auch für die armen Tiere. Geflügel rupfen und ausnehmen. Jammervolle Biester da auf dem Viehmarkt. Warten bloß noch aufs Schlachtbeil, dass es ihnen die Schädel spaltet. Mu, arme, zitternde Kälber. Mäh, Staggering Bob. Kaltes Fleisch und Kartoffeln. Metzgereimer voll wabbliger Lungen. Geben Sie mir doch das Bruststück da am Haken. Plapp. Rohkopf und blutige Knochen. Abgehäutete, glasäugige Schafe an ihren Keulen aufgehängt. Aus Schafsmäulern in blutigem Papier triefend Nasenkonfitüre auf Sägemehl. Kalbskopf und Kaldauen schon ausgegangen. Lass mal die Finger von den Sachen, mein Bürschchen. Heißes, frisches Blut verschreiben Sie gegen Schwindsucht. Blut wird immer gebraucht. Gierig auf der Lauer. Lecken es auf, rauchend heiß, dick, zuckrig. Gespenster, hungerschwer. Ah, mir knurrt der Magen. Er betrat das Davy Burns. Anständiges Lokal. Kein Schwätzer, der Wirt. Gibt manchmal sogar einen aus. Aber nur, wenn schallt, ja. Alle vier einmal. Hat mal einen Scheck kassiert für mich. Was nehme ich denn gleich? Er zog seine Uhr. Na, wollen wir sehen. Shandy Gaff? Hallo, Blum, sagte Nosey Flynn aus seinem Winkel. Wie läuft's denn so? Hallo, Flynn. Tipptopp. Warten Sie, ich nehme ein Glas Burgunder und, Moment noch. Sardinen auf den Regalen. Schmeckt sie fast schon, wenn man hinsieht. Sandwich vielleicht? Schinken mit Zubehör dort. Besenft auf Brot. Fleischkonserven. Was ist Ihr Heim ohne Plumtrees? Eine Last für die Nerven. So etwas Stumpfsinniges von Annonce. Unter die Todesanzeigen haben sie es gesetzt. Plump trivial. Dignams Konservenfleisch. Kannibalen würden's mit Zitronen und Reis. Weißer Missionar zu salzig. Wie gepökeltes Schweinefleisch. Der Häuptling verputzt wahrscheinlich die Ehrenstücke. Dürften ziemlich zäh sein vom vielen Gebrauch. Seine Weiber im Kreis um ihn herum die Wirkung beobachten. Es war einmal ein braver alter Nigger, der fraß, oder so ähnlich, die weiß nicht, die Dingsbums, von Hochwürden Mr. McTrigger. Mit ihnen das Paradies auf Erden. Mag der Himmel wissen, wo das draus zusammengebraut ist. Netz, kamige Kutteln, Luftröhren, alles bloß kleingehackter Schwindel. Kunststück direkt, das Fleisch drin zu finden. Koscher. Nie Fleisch und Milch zusammen. Hygiene war das, wie sie es heute nennen. Yom Kippur-Fasten, der Frühjahrshausputz des Innern. Friede und Krieg hängen davon ab, ob ein hohes Tier gute Verdauung hat. Religionen, Weihnachtsputer und Gänse, Schlachtung der unschuldigen Kindlein, Essen, Trinken und fröhlich sein. Nachher sind dann die Unfallstationen voll. Bandagierte Köpfe. Käse verdaut alles außer sich selbst. Mächtiger Käse. Haben Sie ein Käsesandwich? Jawohl, Sir. Ein paar Oliven möchte ich wohl auch ganz gern, wenn Sie die da haben. Italienische sind mir am liebsten. Ein Gläschen guter Burgunder. Räumt sie weg, diese ganze. Rutscht dann wie geschmiert. Dann noch einen schönen Salat, dann bin ich wieder die Ruhe selbst. Tom Kernan, der versteht was vom Anmachen. Bringt Pfiff in die Sache. Reines Olivenöl. Millie hat mir das Kotelett damals mit einem Zweiglein Petersilie serviert. Dann nehme eine spanische Zwiebel. Das Essen schuf Gott, die Köche der Teufel. Krabben in Teufelssoße. Und der Frau, geht's? Ganz gut, danke. Ein Käsesandwich also. Gorgonzola, haben Sie? Ja, Sir. Nosey Flynn süffelte seinen Grog. Macht sie eigentlich noch irgendwie Gesang jetzt? Nun guck dir dem seine Fresse an. Könnte sich selbst eins ins Ohr pfeifen. Schlappohren entsprechend. Musik. Versteht davon so viel wie mein Kutscher. Sag's ihm aber besser doch. Schadet ja nichts. Gratis Reklame. Sie ist für eine große Tournee engagiert. Ende des Monats. Sie haben vielleicht schon davon gehört? Nein. Aber es ist natürlich klasse. Wer zieht die Sache auf? Der Kurat, servierte. Was macht das? 7 Pence, Sir. Besten Dank, Sir. Mr. Bloom schnitt sein Sandwich in schmale Streifen. Mr. McTrigger? Leichter hinzukriegen als das schäumige Träumzeug. Seine 500 Frauen sich riesig erbauen. Senf, Sir? Ja, danke. Er tupfte sich unter jeden gelupften Streifen gelbe Klümpchen. Riesig erbauen? Jetzt hab ich's. Wurde dicker und dicker und dicker. Wer das hoch, ich meine, wer das aufzieht. Nosey Flynn langte mit der Hand in die Tasche, um sich den Schambug zu kratzen. Wer hat mir das doch erzählt? Steckt nicht Blazes Boyle irgendwie mit drin? Ein warmer Schock senfiger Lufthitze schoss Mr. Bloom ans Herz. Er hob die Augen und begegnete dem Starrblick einer galligen Uhr. 2. Die Wirtshausuhr 5 Minuten vor. Die Zeit vergeht. Zeiger bewegen sich. 2. Noch nicht. Sein Zwerchfell schmerzte hoch auf, sank wieder zusammen in ihm, schmerzte länger, verlangend. Wein. Er schnüffelsüffelte den herzstärkenden Saft. Und indem er seiner Kehle mit Strenge befahl, ihn eiliger zu befördern, setzte er das Weinglas mit sachter Bewegung nieder. Ja, stimmt. Boylen organisiert das Ganze. Keine Angst. Kein Hirn. Nosey Flynn schniefte und kratzte. Flo, der sich eine rechtschaffene Mahlzeit genehmigt. Jack Mooney erzählte, Boylen hat einen ganz schönen Schnitt gemacht bei dem Boxkampf, den Myla Keogh gegen den Soldaten in der Portobello-Kaserne gewann. Bei Gott. Hoffentlich fällt ihm der Tautropfen da nicht in sein Glas. Nee, hat ihn hochgeschnieft. Davy Byrne kam aus der Hinterbar in faltabgenähten Hemdsärmeln, sich mit 2 Wischern seiner Serviette die Lippen säubernd. Heringsröte. Des Lächeln jeden Zug umspielt, von Dingsterdamm erfüllt. Zu viel Fett auf den Pastinaken. Ah, da kommt er ja selbst. Nehmen wir ihn in die Mangel. Geben Sie uns einen guten Tipp für den Goldpokal. Aus sowas halte ich mich raus. Setze nie auf Pferde. Ist schon recht. Mr. Bloom verzehrte seine Sandwichstreifen, das frische, saubere Brot, mit einem wohligen Anflug von Ekel. Der beißende, scharfe Senf, der fußige Geruch von grünem Käse. Nippschlückchen Wein streichelten seinen Gaumen. Kein Surius, das. Schmeckt süffiger bei diesem Wetter, wenn die Kälte raus ist. Nette, ruhige Bar, nette Holzarbeit, die Theke. Nett planiert. Gefällt mir, wie sie gekurvt ist da. In der Hinsicht würde ich sowieso nie was machen. Pferde haben schon so manchen Menschen ruiniert. Schon richtig. Es sei denn, man kennt sich aus. Ja, Lennon kriegt manchmal was Gutes. Er hat auf Zepter heute. Zinfandel ist Favorit. Der von Lord Howard, de Walden, hat in Epsom gewonnen. Moni Cannon reitet ihn. Ich hätte 7-1 gegen Saint Amand kriegen können, vor 14 Tagen. Er trank resigniert aus seinem Glas, ließ die Finger an der Riffelung niederlaufen. Tja, sagte er seufzend. Mr. Bloom, stehend kauend, blickte zu seinem Seufzer hinüber. Nosey Dummkopf. Soll ich ihm erzählen, welches Pferd Lanahan? Weiß er wohl schon. Lieber vergessen lassen. Läuft sonst nur hin und verliert noch mehr. Der Narr und sein Geld. Netter Wein ist das. Schmeck ihn besser, weil ich keinen Durst habe. Das macht natürlich das Bad. Bloß 1 oder 2 Bissen, dann kann ich gegen 6 Uhr. 6. Dann ist die Zeit um. Sieh. Mildes Weinfeuer entflammte seine Adern. Das brauchte ich wirklich dringend. Hab mich ja derart geschlaucht gefühlt. Seine Augen erblickten unhungrig Regale voller Konserven, Sardinen, grelle Hummerscheren. Komisches Zeug, was die Leute sich so alles als Nahrung zusammenklauben. Aus Muscheln, Uferschnecken mit einer Nadel. Von Bäumen runter, Schnecken aus der Erde, die Franzosen essen die. Aus dem Meer mit einem Köder am Haken. Blöd, die Fische. Lernen kein bisschen dazu in 1000 Jahren. Wenn man sich nicht auskennte, wäre es gefährlich, irgendwas in den Mund zu stecken. Giftige Beeren, Hundsrosenfrüchte. Was rund ist, denkt man, ist gut. Grelle Farbe warnt einen weg. Einer hat's dann dem anderen erzählt und so weiter. Erst mal beim Hund versuchen. Lässt sich vom Geruch leiten oder aussehen. Verführerisches Obst, Eishütchen, Creme. Instinkt. Ja, aber was ist mit Austern? Unansehnlich wie ein Klumpen Schleim, schmutzige Schalen, verteufelt schwer aufzukriegen auch. Wer ist da wohl zuerst drauf gekommen? Müll, Kloakenjaucher, futtern sie alles fröhlich rein. Champagner und Red Bank Austern. Wirkung auf die Geschlechts. Aphrodis. Er war in der Red Bank heute Morgen. War er, die Auster. Alter Fisch beim Tisch. Im Bett vielleicht junges Fleisch. Nein, der Juni hat kein R, keine Austern. Aber es gibt Leute, die mögen verdorbenes Wild. Hasenpfeffer. Aber erstmal fangen den Hasen. Pfeffer auf den Schwanz. Chinesen essen Eier, die 50 Jahre alt sind. Blau und grün schon wieder. Bitte nehmen Sie noch etwas Schneehuhn. Hätte gar nichts dagegen, in so einem piekfeinen Hotelkellner zu sein. Trinkgelder, Gesellschaftsanzug, halbnackte Frauen. Darf ich Sie vielleicht noch zu ein ganz klein wenig Seezungenfilet verlocken, Miss Dusedat? Ach ja, Dusedat. Und dann Dazedat. Hugenottischer Name, nehme ich stark an. Eine Miss Dusedat hat in Killiney gelebt, entsinne ich mich. Du de la, französisch. Klebend summten die Fliegen. Seine niedergeschlagenen Augen folgten der stummen Äderung der eichenen Tischplatte. Schönheit, immer gekurvt, ja. Kurven sind Schönheit. Wohlgestaltete Göttinnen, Venus, Juno, Kurven, die die Welt bewundert. Sehe sie vor mir, Bibliothek, Museum, wie sie da in der runden Halle stehen, nackte Gottheiten. Gut für die Verdauung. Ihnen ist das egal, was für ein Mann sie ansieht. Alles zu sehen. Sprechen nie, ich meine, zu so Kerls wie Flynn. Angenommen aber mal sie tät es. Pygmalion und Galatea, was würde sie wohl als erstes sagen? Sterblicher. Man wird in seine Schranken verwiesen. Saufen Nektar beim Göttermahl. Geschirr aus Gold, alles ambrosisch. Nicht bloß so ein Sixpence-Lunch wie unser eins. Gekochtes Hammelfleisch, Karotten und Rüben, eine Flasche Alsop. Nektar, das ist, wie stell dir vor, du trinkst Elektrizität. Götternahrung. Entzückende Frauenformen, junonisch gestaltet, unsterblich schön. Und wir stopfen Futter in ein Loch und hinten wieder raus. Nahrung, Speisesaft, Blut, Kot, Erde, Nahrung. Müssen's uns reinfüttern wie Kohlen in eine Lokomotive. Die aber haben gar keinen. Nie nachgesehen. Ich werd's mal heute. Der Wärter merkt's wohl kaum. Bück mich, lass irgendwas fallen. Seh nach, ob sie... Tröpfelnd kam stille Botschaft von seiner Blase, zu gehen, es zu tun, nicht zu tun, dort zu tun. Ein Mann, entschlossen, leerte er sein Glas bis zur Neige und ging. Auch Menschenmännern gaben sie sich hin. Männlich selbstbewusst, lagen bei Menschengeliebten. Ein Jüngling beglückte sie. Zum Hof. Als der Schall seiner Stiefel verklungen war, sagte Davy Byrne von seinem Buch, was ist das, was er macht? Ist er nicht im Versicherungsgeschäft? Nein, er ist schon lange raus da. Hampstead Annoncen für den Freeman. Ich kenne ihn gut, vom Sehen. Ist was passiert? Passiert? Sagte Nosey Flynn. Nicht, dass ich wüsste. Wieso? Ich dachte bloß, weil er in Trauer war. Ah, war er das? Ja, war er, klar. Ich frage ihn ja noch, wie es so läuft zu Hause. Stimmt, bei Gott, er war in Trauer. Ich schneide das Thema nicht an, sagte Davy Byrne human, wenn ich einen Herrn treffe, dem was in der Art passiert ist. Bringt's nur frisch in die Erinnerung zurück. Die Frau jedenfalls ist es nicht. Ich habe ihn nämlich vorgestern noch getroffen. Und da kam er aus diesem irischen Bauernmilchgeschäft, was die Frau von John Wise Nolan in der Henry Street hat. Und zwar mit einem Krug Sahne in der Hand, die er seiner besseren Hälfte nach Hause bringen wollte. Die kriegt ganz schön was zu futtern, sag ich Ihnen. Lebt in Saus und Braus. Und der arbeitet beim Freeman, sagte Davy Byrne. Nosey Flynn rümpfte die Lippen. Von den Annoncen, die er reinholt, kann er sich keine Sahne kaufen. Darauf können Sie Gift nehmen. Ja, wie denn dann? Fragte Davy Byrne und kam näher von seinem Buch. Nosey Flynn strich mit Gauklerfingern ein paar Mal geschwind durch die Luft. Er zwinkerte. Der Blum ist in der Loge. Was Sie nicht sagen. Sehr sogar. Alter freier und anerkannter Orden. Licht, Leben und Liebe. Bei Gott. Die greifen ihm unter die Arme. Hat mir allen, naja, ist egal. Ist egal, wer mir das erzählt hat. Wirklich wahr? Oh, das ist ein feiner Orden, sagte Nosy Flynn. Die halten zu einem, wenn's mal dreckig geht. Ich kenne jemand, der hat versucht, bei denen reinzukommen. Aber die halten dicht. Da kriegt man so leicht kein Bein auf den Boden, verdammt. Davy Byrne lächelte, gähnte, nickte in eins. Ja. Und voll gesättigt nach seinem Gähnen, sagte mit tränengewaschenen Augen, ja, stimmt das denn? Anständiger, ruhiger Mann, der er ist. Ich habe ihn hier oft gesehen und noch nie hat er Schlagseite gehabt. Wenn Sie wissen, was ich meine. Den könnte selbst Gott, der Allmächtige, nicht besoffen machen. Der verzieht sich, wenn ihm der Spaß zu bunt wird. Haben Sie nicht bemerkt, wie er auf die Uhr geguckt hat? Ah, Sie waren ja nicht da, ja. Wenn man ihn fragt, ob er einen mittrinkt, dann ist das Erste, was er macht, dass er seine Uhr rausfummelt, um nachzuschauen, was er sich noch genehmigen kann. Jawohl, so macht er's. Solche Leute gibt's nun mal. Aber er ist ein guter Kerl, würde ich sagen. Nicht so übel, sagte Nosy Flynn und schniefte. Außerdem lässt er keinen im Stich, der in der Patsche sitzt. Dafür ist er ja bekannt. Nein, alles, was recht ist. Oh, Blum hat seine guten Seiten. Nur eins, das würde er nie machen. Seine Hand krakelte eine trockene Federunterschrift neben seinen Grog. Verstehe, sagte Davy Byrne. Nie etwas schwarz auf weiß. Mr. Blum ging der Dawson Street entgegen, mit der Zunge die Zähne glatt bürstend. Etwas Grünes müsste es sein, Spinat etwa. Dann könnte man als Suchlicht mit diesen Röntgenstrahlen... An der Duke Lane erbrach ein gefräßiger Terrier widerlich knöchelige Keue auf die Pflastersteine und lappte sie mit neuem Behagen auf. Überfütterung. Nach Verdauung des Inhalts mit bestem Dank zurück. Erst süß, dann sauer. Mr. Blum machte bedachtsam einen Bogen. Wiederkäuer. Sein zweiter Gang. Ihren Oberkiefer bewegen Sie dabei. Er summte, die Töne in feierlichem Echo verbreiternd, die Schlusstakte. Don Giovanni, accennateco, m'invitasti. Fühl mich schon besser. Burgunder bringt einen gut auf Trab. Wer wohl als Erster aufs Destillieren gekommen ist, irgendein Bursche, der Trübsal blies. Angetrunkener Mut. Also jetzt muss ich aber das Kilkenny People in der Nationalbibliothek. Acena Teco. Was heißt denn wohl dieses Teco? Heute Abend vielleicht. Don Giovanni, du hast mich geladen, bei dir zu speisen, heute Abend. Tadam, tadam, tam. Kommt nicht richtig hin. Kies. 2 Monate, wenn ich eine Netti dazu kriege. Das wären dann 2 Pfund 10, ungefähr 2 Pfund 8. 3 schuldet mir Heinz, 2,11. Prescott's Annonce, 2,15. Rund 5 Guineen, die reinste Glückssträhne. Könnte einen von diesen seidenen Unterröcken kaufen für Molly. Farbe wie ihre neuen Strumpfbänder. Heute. Nicht denken. Reise in den Süden dann. Vielleicht die englischen Seebäder. Brighton, Margate, Pierce bei Mondschein, ihre Stimme hinausflutend, die reizenden Mädchen vom Strand. Bei John Long lungerte ein dösender Bummler herum, in schwere Gedanken versunken, einen verkrusteten Knöchel benagend. Anstelliger Mann sucht Beschäftigung, geringer Lohn, mit jeder Kost zufrieden. Mr. Blum bog am Schaufenster mit den ungekauften Torten von Grey Konditorei um die Ecke, und ging an Hochwürden Thomas Cornellans Buchhandlung vorbei. Warum ich aus der römischen Kirche ausgetreten bin? Bird's Nest wird von Frauen betrieben. Es heißt doch, sie hätten an arme Kinder Suppe ausgegeben, um sie zu Protestanten zu bekehren, damals zur Zeit der Kartoffelpest. Gegenüber drüben die Gesellschaft, wo Papa immer hinging, zur Bekehrung armer Juden. Derselbe Köder. Warum wir aus der römischen Kirche ausgetreten sind. Ein blinder Jüngling stand da und tappte mit seinem dünnen Stock den Bordstein ab. Keine Tram in Sicht. Will wohl rüber. Möchten Sie rüber? Der blinde Jüngling antwortete nicht. Sein Mauergesicht verrunzelte sich schwach. Er bewegte unentschieden den Kopf. Sie sind hier in der Dawson Street. Gegenüber ist die Molesworth Street. Möchten Sie rüber? Der Weg ist gerade frei. Der Stock hob sich zitternd nach links. Mr. Blooms Blick folgte der Bewegung und fiel erneut auf den Färbereiwagen, der vor Drago aufgefahren war. Wollen Sie in die Molesworth Street? Ja, antwortete der Jüngling. South Frederick Street. Wie kommen Sie? Er berührte sanft den dünnen Ellbogen, dann nahm er die schlaffe, sehende Hand, um sie vorwärts zu führen. Sag was zu ihm. Besser nicht den Herablassenden spielen. Sie misstrauen allem, was man ihnen erzählt. Allgemeine Bemerkung. Bloß so fallen lassen. Hat wieder nicht geregnet. Keine Antwort. Flecken auf seinem Rock. Schlabbert wahrscheinlich beim Essen. Schmeckt alles anders für ihn. Zuerst muss man sie Löffel füttern. Wie eine Kinderhand, seine Hand. Wie Millis damals. Empfindsam. Meine Größe taxiert er nach meiner Hand, würde ich sagen. Möchte wissen, ob er einen Namen hat. Der Wagen. Aufpassen, dass sein Stock nicht dem Pferd in die Beine kommt. Der alte Placker ist eingedöst. So ist's recht. Alles glatt gegangen. Hinter einem Bullen, vor einem Pferd. Danke, Sir, sagte der blinde Jüngling. Weiß, dass ich ein Mann bin. Die Stimme. Alles klar jetzt? Die erste links. Der blinde Jüngling tappte nach dem Bordstein und ging weiter, den Stock zurückziehend, wieder fühlend. Mr. Bloom schritt hinter den augenlosen Füßen her. Billig geschnittener Anzug aus Fischgrätentweed. Armer kleiner Kerl. Wie um alles in der Welt konnte er wissen, dass der Wagen da stand? Muss es gefühlt haben. Sehen Dinge in der Stirn vielleicht. So eine Art Sinn für Volumen, Gewicht oder Format, irgendwas schwärzer als dunkel. Ob er das fühlte, wenn irgendwas nicht mehr da wäre plötzlich? Müsste eine Lücke spüren dann. Komische Vorstellung von Dublin muss er haben, wenn er sich immer bloß so an den Steinen entlang tappt. Ob er wohl schnurgerade ausgehen könnte, wenn er den Stock nicht hätte? Blutleeres, frommes Gesicht, wie einer, der Priester werden will. Penrose, so hieß der Bursche. Und dann zieh dir an, was die alles lernen können. Lesen mit den Fingern, Stimmen, Klaviere. Der Geruchssinn muss ebenfalls stärker ausgeprägt sein. Gerüche von allen Seiten, zusammengeballt. Jede Straße riecht anders, auch jeder Mensch. Dann der Frühling, der Sommer, Gerüche, Geschmäcker. Es heißt auch, Weine kann man mit geschlossenen Augen nicht schmecken. Oder einen Schnupfen im Kopf. Auch Rauchen im Dunkeln, sagt man, macht keinen Spaß. Und mit einer Frau zum Beispiel? Schamloser, wenn man es nicht sieht. Dieses Mädchen, das da am Stewart-Institut vorbeigeht, Kopf in der Luft. Seht mich an, ich hab sie alle am... Muss komisch sein, die nicht zu sehen. Eine Art Form in seines Geistes Auge. Die Stimme, Temperatur. Wenn er sie mit Fingern berührt, muss er ja fast die Umrisse sehen können, die Kurven. Seine Hände auf ihrem Haar zum Beispiel. Sagen wir mal, es war schwarz zum Beispiel. Gut, wir nennen es schwarz. Dann über ihre weiße Haut gleitend. Vielleicht ein ganz anderes Gefühl. Gefühl von weiß. Das Postamt muss antworten. Die reinste Plackerei heute. Schicke ihr eine Postanweisung über 2 Schilling, eine halbe Krone. Nimm meine kleine Gabe an. Die Schreibwarenhandlung ist ja auch gleich hier. Rate, will's überdenken. Mit sanftem Finger tastete er so langsam wie möglich nach seinem über die Ohren zurückgekämmten Haar. Noch einmal. Fiebern von feinem, feinem Stroh. Dann befühlten seine Finger sanft die Haut seiner rechten Wange. Dauniges Haar auch dort. Nicht weich genug. Der Bauch ist am weichsten. Kein Mensch in der Nähe. Da vorne geht er in die Frederick Street. Vielleicht zu dem Klavier in Levinstons Tanzakademie. Wäre so, wie wenn ich meine Hosenträger ordnete. Während er an Dorans Wirtshaus vorüberging, ließ er seine Hand zwischen Weste und Hose schlüpfen und nachdem er sein Hemd sanft fortgeschoben hatte, fühlte er eine schlaffe Falte seines Bauchs. Aber ich weiß ja eben, dass er weiß-gelb ist. Muss man im Dunkeln versuchen, ob ich was sehe, so. Er zog die Hand zurück und richtete seine Kleidung. Hallo, ein Plakat. Myra's Bazaar. Seine Exzellenz, der Herr Gouverneur. Am 16. Ist ja heute. Zugunsten des Fonds für Mercer's Hospital. Zuerst wurde dafür der Messias gegeben. Ja, Händel. Wie wär's denn, wenn wir da mal hingingen? Boards Bridge. Bei Keys kurz hereinschauen. Hat keinen Zweck, wie ein Blutegel an ihm zu kleben. Mache mich nur unbeliebt damit. Sicher kenne ich ja einen am Tor. Mr. Bloom kam zur Kildare Street. Zuerst muss ich noch die Bibliothek. Strohhut im Sonnenschein, lohfarbene Schuhe, umgeschlagene Hosen, das ist doch... Sein Herz poppte weich. Nach rechts, das Museum, Göttinnen. Er schwenkte nach rechts. Ist es? Fast sicher. Lieber nicht hinsehen. Hab Wein im Gesicht. Wieso hab ich bloß? Zu schwer, steigt zu Kopfe. Ja, es ist. Der Gang. Nicht hinsehen. Nicht hinsehen, weiter. Während er mit langen, stürmischen Schritten dem Museum zustrebte, hob er die Augen. Hübsches Gebäude. Sir Thomas Dean entworfen. Folgt mir doch nicht. Hat mich vielleicht gar nicht gesehen. Gegenlicht für ihn, meine Richtung. Das Flattern seines Atems brach in kurzen Seufzern vor. Schnell. Kalte Statuen, ruhig dort. Gleich in Sicherheit. Nein, hat mich nicht gesehen. Nach zwei, ausgerechnet am Tor. Mein Herz. Seine pulsenden Augen blickten starr auf cremige Kurven aus Stein. Sir Thomas Dean war die griechische Architektur. Suche was, was ich... Seine hastige Hand fuhr rasch in die Tasche, zog heraus, las, entfaltete. Agendat Netaim. Wo hab ich denn? Geschäftiges Suchen nach... Agendat. Er stopfte rasch wieder zurück. Nachmittag, sagte sie. Ich suche die... Ja, die... Alle Taschen nachsehen. Taschentuch, Freeman, wo hab ich denn bloß... Ah ja, die Hose. Portemonnaie, Kartoffel, wo hab ich denn... Beeil dich, geh ruhig. Noch einen Moment. Mein Herz. Seine Hand suchte nach der... Wo hab ich denn bloß... Und fand in der Gesäßtasche Seifenlösung. Muss noch mal lauwarmes Papier angeklebt? Ah, da ist ja die Seife. Ja, das Tor. In Sicherheit. Ulysses, Hörspiel in 18 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von James Joyce, aus dem Englischen von Hans Wollschläger. Kapitel 8, Laistrygonen. Die Rollen und die Schauspielenden. Erzähler, Manfred Zapatka. Leopold Blum, Dietmar Bär. Marktfrau, Margit Bendukat. Josie Breen, Bibiana Beglau. Davy Breen, Peter Kurt. Nosey Flynn, Lars Rudolph und viele andere. Ton, Andreas Meinitzberger. Hörspielbearbeitung, Musik und Regie, Klaus Buhlert. Produktion Südwestrundfunk und Deutschlandfunk 2012, Redaktion und Dramaturgie Manfred Hess.